Nummer 58. Sie haben sich neulich bei der Firma Wäsch beworben. Als Sie abends nach Hause kommen, hören Sie folgende Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter. Hier ist die Firma Wäsch Personalabteilung, mein Name ist Hans Meier. Sie hatten sich vor kurzem telefonisch bei uns als Mitarbeiterin für den Empfang beworben. Wir würden Sie gern persönlich kennenlernen und bitten Sie, sich am kommenden Montag, das ist der 20. um 10 Uhr bei uns vorzustellen. Bitte bestätigen Sie uns kurz telefonisch diesen Termin. Danke. Nummer 58. Sie haben sich neulich bei der Firma Wäsch beworben. Als Sie abends nach Hause kommen, hören Sie folgende Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter. Hier ist die Firma Wäsch Personalabteilung, mein Name ist Hans Meier. Sie hatten sich vor kurzem telefonisch bei uns als Mitarbeiterin für den Empfang beworben. Wir würden Sie gern persönlich kennenlernen und bitten Sie, sich am kommenden Montag, das ist der 20. um 10 Uhr bei uns vorzustellen. Bitte bestätigen Sie uns kurz telefonisch diesen Termin. Danke.